1. Der Engel des Herrn begab sich von Gilgal hin auf nach Bochim, dem Volk Israel ein göttliche Botschaft zu überbringen. 2. O erinnert sie daran, dass sie kein Bündnis mit den Bewohnern des Land schließen, sondern deren Altars Astoren Sultan, was sie jedoch missaktet hatten. 3. Infolgedessen erklärt dass dies Volk nicht mehr vertrieben wird, damit sie für Israel zu einer standigen Bedrohung und ihr Gottes zu einer Falle werden. Als der Engel des Herrn dies Wörten diverse Melten Israeliten richtet, begann das gesamte Volk lautstark zu weinen. 5. Aufgrund dieser Reaktion nannten sie den Ort Bochim und brachten dort dem Herrn Opfer dar, ihr Ruhe or zu drucken. 6. Nachdem Joshua das Volk entlassen hat, machten sich die Israeliten auf den Weg, ihren jüdischen Erbesitz im Land in Anspruch zu nehmen. 7. Das Volk diente dem Herrn true, solange Joshua und die Altersten lebten, welch die großen Taten Gottes für Israel persönlich miterlebt hatten. 8. Schließlich verstarb Joshua, der Sohn Nuns und Diener des Herrn, im Alter von 100 Jahren. 9. A word auf seinem eigenen Grundbesitz in Timnat Heresbeich setzt, das im Gebirge Ephraim nordlich des Berges Gas liegt. 10. Nachdem auch die gesamte Generation verstorben war, wuchs eine neue Generation heran, die weder den Herrn noch sein Werken für Israel kannte. 11. Die Israeliten beginn gen Taten, die dem Herrn missfielen, indem sie begannen, den Balen zu dienen und deren Kulten zu folgen. 12. Sie verließen den Gott ihrer Vater, der sie aus Ägypten befreit hat, und bügten sich vor den Gotten der umliegenden Volken nieder, wodurch sie den Zorn des Herrn erregten. 13. Indem sie sich vom Herrn abwandten und stattdessen Baal und die Astarten verehrten, brachen sie ihr Treue gegenüber dem göttlichen Bund. 14. Daraufhin entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, so dass sie plunderen ausliefert und sie in die Gewalt ihrer Feinde verkaufte, denen sie nicht mehr standhalten konnten. 15. Bei jedem ihrer Feldzüge war die Hand des Herrn gegen sie gerichtet, genau wie es ihnen zuvor angedroht hat, was sie in groß Bedrängnis bracht. 16. Denik ließ der Herr Richter auftreten, welch die Israeliten aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreiten und ihnen vorüber gehend retten brachten. 17. Doch selbst auf dies Richter horten sie nicht, sondern wanten sich schnell wieder fremden Gotten zu und missakteten die Gebot, denen ihr Vater noch gefolgt wären. 18. Solange ein Richter lebte, stand der Herr im Bay und rettet das Volk, der Mitglied mit ihrem Klagen über die Unterdrückung durch ihr Feinde hat. 19. Sobald der Richter jedoch starb, kurten sie zu ihrem Verderblichen beholten Zurück und trieben es noch schlimmer als ihr Vorfahren, one von ihrem Hartnackigen Eigensinn abzulassen. 20. Wegen Diocese Wiederholten Bundsbrucks erklärt der Herr Zornig, dass die Forderungen seines Bunds gegenüber diesem ungehorsamen Volk nicht länger erfüllen wird. 21. Beschloss daher, Kinis der Volke mehr zu vertrieben, die Joshua bei seinem Tod im Land noch übrig gelassen hat. 22. Auf dies Weise wollte Israel auf die Probe stellen, zu sehen, ob sie Weg des Herrn ebenso true folgen werden wie ihr Vater. 23. Die Schalb ließ der Herr dies Nationen im Land verbleiben, anstatt sie sofort zu vertrieben oder sie der Gewalt Joshuas vollständig zu unterwerfen.